Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Einer der bekanntesten Kriminalromane überhaupt. Eines der bekanntesten Bücher von Agatha Christie. Aufwendig verfilmt mit einer riesen Starbesetzung. Es geht um Mord im Orient Express. Und viele werden da wohl direkt an den Film aus dem Jahr 1974 denken. Damals mit Anthony Perkins, mit Sean Connery als strammer Colonel Arbuthnot, mit Ingrid Bergman, Lauren Bacall und Albert Finney in der Rolle des Hercule Poirot. Aber genauso könnte auch die Beschreibung sein für die Neuverfilmung jetzt. Mit dabei Kenneth Branagh, Penelope Cruz, Judi Dench, Johnny Depp und Michelle Pfeiffer. Also, derselbe Stoff, bekannte Stars, was soll da neu sein? Nur ein Abklatsch, eine Wiederholung? Darüber hat sich natürlich auch unser Filmkritiker Hartwig Tegeler Gedanken gemacht. Sollten Sie im Vorwege denken, ach nee, behäbiger, abgehangener Kram, Agatha Christie eben, und dann sitzen alle Verdächtigen zusammen, während der Detektiv den Mörder entlarvt. Sie haben recht, zum Teil. Kenneth Branagh, Regisseur und Hauptdarsteller in dieser vierten Mord im Orient Express-Verfilmung, bietet auf den ersten Blick gediegene, von seinem großartigen All-Star-Ensemble gespielte Unterhaltung. Aber dieser Orient-Express-Mord. Ein Passagier ist gestorben. Er wurde ermordet. Er bietet einiges mehr an Substanz. Ich kenne Ihren Schnurrbart. Ich habe ihn in Zeitschriften gesehen. Sie sind der Detektiv. Zunächst natürlich Auftritt des Meisterdetektivs, der sich auf der Rückreise von einem seiner Fälle in den Orient-Express begibt. Hercules Poirot? Hercule Poirot. Ich erlege keine Löwen. Natürlich muss Hercule Poirot, Kenneth Branagh spielt ihn mit einem fulminanten Schnauzer. Es ist wahr. Kein Detail, das ihm entgehen könnte. Zunächst muss er der eigenen Arroganz vor einer Mitreisenden angemessenen Raum geben. Und darf ich Sie fragen, ob Sie Ihre Zeit dort erfreulich fanden als Gouvernante? Die Kreide an Ihrem Ärmel, das Geographie-Lehrbuch? Gouvernante oder Kartografin? Ich habe eine Münze geworfen. Dass er dabei schmunzelt, macht ihn ein klein wenig sympathischer. Der bekannte Plot. Auf dem Weg von Istanbul nach Calais bleibt der Orient-Express auf dem Balkan im Schnee stecken. Der zwielichtige Kunsthändler Ratchet wird in seinem Abteil ermordet. Klar ist Hercule Poirot sofort dieses. Der Mörder ist hier in diesem Zug. Am Ende sitzt die Schar der Verdächtigen, Agatha Christie-like eben, im Speisewagen und der Detektiv löst virtuos alle Rätsel. Der Mord wird aufgeklärt. Dies ist opulentes Hollywood-Kino. Erstaunlich aber, wie wenig altbacken Kenneth Branaghs Orient-Express-Verfilmung im Vergleich beispielsweise zu Sidney Lumets Version von 1974 wirkt. Regisseur Branagh bringt die scheinbar so von der Zeit überholte Geschichte von Agatha Christie quasi wieder auf ihren moralischen Kern zurück. Schon in seiner Cinderella-Verfilmung zeigte sich Kenneth Branagh, genauso wie in seinem Regiedebüt von 1989 in Henry V, als großartiger Kinoerzähler. Und auch wenn Branagh in großen Bildern schwelgt, erschlägt das Visuelle bei ihm nicht die Geschichte, so wie es im heutigen Bombastkino häufig der Fall ist. 1934 fiktionalisierte Agatha Christie in ihrem Roman quasi die Entführung und Ermordung des Lindbergh-Babys, die sich zwei Jahre zuvor ereignete. Im Roman wie in Branaghs Verfilmung zeigt sich, dass alle im Zug eine Verbindung haben zur Entführung und zur Ermordung eines kleinen Mädchens aus dem Hause reicher Bürger. Ihr aller Leben ist durch diese Tat zerstört worden. Das Mordopfer im Zug, gespielt von Johnny Depp, war offensichtlich der Mörder dieses Mädchens. Und auch wenn Hercule Poirot den Fall aufklärt, bleibt der am Ende vielleicht nicht juristisch, aber moralisch ambivalent. Es gibt keine Läuterung, eine Lösung vielleicht, aber keine Erlösung. Kenneth Branagh liefert eine eindrucksvolle Reflexion über die Natur des Menschen. Betört durch das große Spiel von Branagh selbst, von Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, Penelope Cruz oder von Derek Jacobi, erscheint dieser Mord im Orient-Express-Film erstaunlich modern mit seiner Frage, was es bedeutet, wenn der Mensch tötet und was er damit in sich selbst zerstört. Kenneth Branagh schafft es zu zeigen, was im alten Agatha Christie-Stoff in der Tiefe steckt. Damit gelingt dem Filmemacher ein erstaunliches Kunststück.